Wem ist das, Ihr Sohn da drüben? Mein Sohn hat das Tourette-Syndrom. Tourette-Syndrom? Eine neurologische Störung. Er kann nicht kontrollieren, was er sagt. Crystal Meth und Kokain. Geile Sau. Bombe! Medienschlampe. Nicht bloß euer Zuhörgesicht aufsetzen, wie sonst immer. Ich will sehen, dass ihr etwas fühlt und nicht nur mitspielt. Hello, bitch, you can fuck with me, you can do it up. That's a fact, call you B-E-D-L, try for la mama. Hit the school, y compra todo lo que te hago. I'm a boss, you a rock and roll, la picuda. Tú estás en sentimiento, yo estoy en dinero. Yo en goceo y tú andas buscando empleo. Que me conoce, saludo, tú no quieres de lo mío. Si tú eres un talentón, conmigo tú no das frío. Llegando y cobrando, siempre estoy depositando. Tan cansado de mí en el banco. Es verdad, no me importa a quien yo le calga. Más llevo 2 meses, 7 meses, nadie me puede parar. I don't bother with these hoes, no let these hoes bother me. All these bitches son mis hijas, no hacen por grande. Oh shit, du musst immer wissen wo, pipapo. Oh shit, ich hab auch eine Aufgabe, weißt. Oh shit, respektier den Mensch. Oh shit, hallo, aber es ist nur eine Probe. Cannabis ist nur eine Probe. Cannabis ist nur eine Probe. Ha! Medikamente ist ohne Rausch, ohne irgendwelche Sinnesbeeinträchtigung. Bombe! Mausemaus! Der 6. Joint. Früher hat Benny Musik gemacht. Das Mixen half ihm runterzukommen. Tittenstreifel! Lutscht mir die Eier! Danke, dass ihr mich trotz meiner Krankheit so sehr unterstützt. Jetzt geht es weiter mit unserer Dokumentation Explodierende Titten. Leck mir die Arschrosette! Alter, pass lieber auf, die Direktorin kann nicht hören. Guten Morgen, Frau Direktorin. Kackfresse! Tourette. ganz warm. Scheiße, boah, das und peinlich, dass das so eine Eifersuchtszene macht.